Ich war in Auschwitz, in dem Lager KZ Auschwitz, kommandiert als Sachverständiger für den Anbau von Pflanzenkautschuk. Also eine gewisse Bedeutung hat Thies Christoffersen ohne Zweifel im Kontext der Holocaust-Leugner-Netzwerke, auch der internationalen. Man brauchte ihn ja als jemanden, der aus eigener Erfahrung berichten konnte. Er sei ja in Auschwitz gewesen. Wir werden nun unseres Glaubens willen verfolgt, wie die ersten Christen. Beschlagnahmt wurden unter anderem die Ausgabe Nummer 3, ich bin gleich fertig, 75. Auch dieses narzisstisch Ich-Fixierte auf sich selber zurückbezogen und warum verstehen mich die Leute denn nicht oder wollen sie mich nicht verstehen? Bin ich ein Fremder, den man hassen muss? Ich wollte an einem Sprachkursus für Dänisch teilnehmen, aber ich bekam für die Schule in Padborg Hausverbot. Das hat schon auch etwas von dieser Quadratschädelart. Es war darüber einig, dass eine Versammlung jeglicher Art verboten worden war. Herr Hansen, hat sich das und da bin ich noch nicht mit fertig. Nein, damit hat sich das. Der ewige Faschist. Eine Spurensuche. Radio- und Podcast-Serie von Klaas Christoffersen und Norbert Zehm. Folge 4. Die Gespenster der Vergangenheit. Der leitende Oberstaatsanwalt, Flensburg, den 3.2.1988. An das Bundeskriminalamt Wiesbaden. Gegen Thies Christoffersen hat das Landgericht am 8.12.1986 und 14.01.1987 Haftbefehle erlassen. Ich beabsichtige, ein Auslieferungsersuchen anzuregen. Die Ostseewellen klatschen an das dänische Ufer der Flensburger Bucht. Im kleinen Hafen von Kollund hat gerade wieder eine vollbesetzte Fähre angelegt. Viele Dänen fahren täglich mit ihr zur Arbeit nach Flensburg. Auf dem Weg zur Fähre kommen sie dabei an einem roten Backsteinhaus vorbei, von dem man einen herrlichen Blick auf die Bucht hat. Wer dort wohnt, weiß jeder in Kollund. Das ist der Thies. Ein Bericht aus dem Ort, in dem Christoffersen seit 1986 lebt. Gefunden habe ich ihn im NDR-Archiv. 1988 versuchen die deutschen Behörden, des mit Haftbefehl Gesuchten habhaft zu werden. Dokumentiert ist das in einer Akte des Landesarchivs Schleswig-Holstein. Die Antwort aus dem dänischen Justizministerium fällt zögerlich aus. Grundsätzlich stimmt es der Auslieferung zu, aber das heißt nicht viel. Im Übrigen kann mitgeteilt werden, dass Thies Christoffersen einen Antrag auf politisches Asyl gestellt hat. Das Justizministerium ist der Auffassung, dass eine eventuelle Annahme des Antrages vermutlich ein Hindernis für die Durchführung der Auslieferung darstellen würde. Ob Christoffersen am Ende Asyl in Dänemark bekommen hat, können mein Co-Autor und ich nicht herausfinden. Fakt ist, er wird nicht ausgeliefert. In seinem neuen Wohnort knapp hinter der deutsch-dänischen Grenze hält er Netzwerktreffen mit Neonazis ab, gibt weiterhin die Bauernschaft heraus und verschickt von dort NS-verherrlichende Hefte und Bücher. Diese tauchen in den folgenden Jahren immer wieder in Deutschland auf. Im Februar 1990 kommt Thies Christoffersens einstiger Weggefährte, der Rechtsterrorist Manfred Röder, vorzeitig aus der Haft frei. Er wird in den darauffolgenden Jahren unter anderem dadurch auffallen, dass er einen Farbanschlag auf die Wehrmachtsausstellung begeht. Beim darauffolgenden Prozess zeichnet sich eine Spur ab, die direkt in die Gegenwart führen wird, zu den Mördern der NSU-Terrorgruppe. Der Journalist und Fachautor für Rechtsextremismus Andreas Speit: Bilder dokumentieren, dass Uwe Bundus und Uwe Bernhard mit im Gerichtssaal gewesen sind und dort eine Störaktion durchgeführt haben. Da sieht man auch wirklich, welche enge Verbindung es zu dieser Gruppe gegeben hat und gleichzeitig, dass auch gerade er als Redelsführer einer terroristischen Vereinigung auch eine Symbolfigur gewesen ist. Bei dem Bild ist mir ehrlich gesagt auch sofort aufgefallen, wer im Gerichtssaal eine politische Aktion macht, weiß ganz genau, da komme ich so schnell nicht raus. Die haben in Kauf genommen, dass es irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Und da war für mich schon bei dem Bild, dachte ich, da zeichnet sich was ab. In Dänemark gibt Thies Christoffersen währenddessen ein Interview vor laufender Kamera. Ein alter Mann steht da, mit hellem Hut auf dem Kopf.

Eine Odyssee durch Europa beginnt, die wir nicht genau rekonstruieren können. In verschiedenen Quellen ist von den Stationen Schweiz, Großbritannien und Spanien die Rede. Irgendwann kehrt Christoffersen dann aber krank und haftunfähig nach Deutschland zurück. Am 13. Februar 1997 stirbt er in der Nähe von Kiel im Alter von 79 Jahren. Das Werk, das er hinterlässt, und die Ideologie, die er vertreten hat, sind an Zynismus kaum zu überbieten. Es gäbe aber durchaus Parallelen zu Leugnern von Fakten heutzutage, meint Politikwissenschaftler Gideon Botsch. Der Schlüssel dazu ist zutiefst antisemitisch oder mindestens antisemitisch grundiert. Es ist immer die Vorstellung, dass es eine große, groß angelegte Elitenverschwörung zum Blenden der Öffentlichkeit im Sinne von finsteren Hinterabsichten gibt. Ob das jetzt die Frage des sogenannten großen Austauschs ist, hier kommen nicht Menschen her, weil sie aus verschiedenen Gründen zuwandern wollen, sondern die werden hierher gebracht, um das deutsche Volk auszutauschen. Ob das nun die Frage ist, ob die angebliche Klimalüge nur dazu in die Welt gesetzt wird, eine große Umwandlung hin zu einem grünen Sozialismus zu schaffen oder wie das sich in der Parteiprogrammatik der AfD findet. Das Internet. Tummelplatz für Cyber-Neonazis. In Thies Christoffersens letzten Lebensjahren entsteht ein Medium, das die extreme Rechte offensichtlich früh für sich entdeckt hat. Schon 1996 erkennen das die militantesten Gegner der Neonazis. Ein Artikel im Antifa-Infoblatt, der bis heute online zu finden ist, gibt einen Überblick über rechte Subkultur und Positionen aus der Frühzeit des Internets. Mit wenig Aufwand und kostengeringem Einsatz besteht die Möglichkeit, über das Internet eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. Dies haben relativ schnell sogenannte Revisionisten wie Ernst Zündel mit seiner Zündel-Site erkannt. Sie gehörten zu den ersten Neonazi-Anbietern des Mediums. Der Zeitzeuge dieser Revisionisten, Thies Christoffersen, kommunizierte analog. Ein Gedankenexperiment von Journalist Andreas Speit. Ja, wenn man Thies Christoffersen Texte liest, kann man sich gut vorstellen, dass das als kurze Tweets hätte auch formulieren können. Die Hass und Hetze ist da, die Verschwörungsnarrative sind da. Das ist in dem Sinn kein neues Phänomen. Die rechtsextreme Szene hat immer die technischen Möglichkeiten, die ihrer Zeit gegeben waren, genutzt, um weitmöglichste Reichweite zu bekommen. Man sieht schon eine Art Enthemmung im Diskurs online. Und diese Enthemmung sieht man aber ja inzwischen auch außerhalb des Internets. Und die Frage ist, ob die aus dem Internet rüberschwappt oder ob das einfach gerade ein gesellschaftliches Phänomen ist, was wir hier sehen. Und die Antwort weiß ich tatsächlich nicht. Die Sozialpsychologin Anne Leiser, die seit 10 Jahren unter anderem zu rechter Medienkommunikation forscht. Also es ist leichter, enthemmter zu sprechen, wenn man nur die Tasten haut, wie wenn man jetzt wirklich jemanden vor sich sieht, dem man das ins Gesicht sagt. In unserem Gespräch betont Leiser, dass das Netz und die sozialen Medien auch zum Beispiel diskriminierten Gruppen, die vorher in der Gesellschaft kaum zu hören waren, als Sprachrohr dienen. Für Andreas Speit steht aber fest, dass sich rechte Tendenzen insgesamt im Internetzeitalter verstärkt haben. Bis hin, dass unter anderem auch die AfD sehr genau schaut, wie sie sich in den sozialen Medien bewegt. Sie ist enorm erfolgreich dort, hat viel mehr Likes und Klicks als alle anderen Parteien. Ohne die sozialen Medien, muss man ganz deutlich sagen, hätten wir nicht die Auseinandersetzung, wie wir sie heute in der Bundesrepublik haben, mit dem Rechtsextremismus und mit dem Rechtspopulismus. Andererseits würden Studien zeigen, dass der Erstkontakt zu rechtsextremen Positionen zumeist nach wie vor im realen Leben stattfinde, über Familie, Bekannten und Freundeskreis. Und wir haben tatsächlich in den letzten 10 Jahren auch wirklich eine Grenzverschiebung in der Mitte der Gesellschaft erleben können, aus verschiedenen gesellschaftlichen Ursachen, dass eben das Sagen und Wählbare und für einige eben auch das Handelbare sich wirklich nach weit rechts verschoben hat. Eine These hierzu lautet, dass die extreme Rechte diese Diskurserfolge erzielen konnte, weil sie zunächst von Personen vorangetrieben wurden, die keinen rechtsextremen Hintergrund hatten. Sondern solche Personen wie Thilo Sarrazin, der mit Deutschland schafft sich ab 2010 wirklich ein Rambock gewesen ist. Und dann kommt die AfD. Mit der sich dieser Prozess beschleunigt. Auf allen Ebenen der AfD haben Sie Personen, die das mit begleitet haben, diesen Prozess, die wirklich seit langer Zeit als Journalisten oder im Kommunikationsbereich tätig sind. Sowie Aktivisten im Umfeld der AfD, die sich selbst gern als Konservative bezeichnen. In unbedingter Abgrenzung zum Nationalsozialismus und zum Neonazismus, für den Thies Christoffersen oder Manfred Röder stehen. Die Tendenzen zur Bagatellisierung der NS-Verbrechen blieben allerdings bestehen. Marc Jong, AfD-Bundestagsabgeordneter und der auch ein bisschen als Parteiphilosoph gehandelt wird, hat in einem Streitgespräch mit dem Mitbegründer des Instituts für Staatspolitik und des Antaios-Verlages, Götz Kubitschek, sich quasi ausgetauscht darüber. Und dort war der Tenor, wir können natürlich den Holocaust nicht leugnen. Warum nicht? Weil dann können wir die Holocaust-Industrie nicht kritisieren. In einem Artikel für das Wochenblatt Junge Freiheit aus dem Jahr 2016 stellt sich Jongen hinter Antisemitismusvorwürfe gegen einen damaligen baden-württembergischen Landtagsabgeordneten der AfD. Die Partei stehe zur Verantwortung Deutschlands für seine gesamte Geschichte, im Guten wie im Bösen. Zugleich beklagt er aber eine zum Schuldkult überhöhte Fixierung auf den Holocaust und betont, man müsse sich gegen gewisse Instrumentalisierungen des Holocaust durch einheimische politische Akteure zur Wehr setzen. Das sind dann so bestimmte Formen der Relativierung und gleichzeitig auch nochmal der Positionierung, wo man merkt, es pocht doch immer im rechtsextremen Milieu und von Alt- bis Neurechte dann tatsächlich dieser Grundgedanke, aus dieser Verantwortung des Nationalsozialismus herauszutreten. Da merkt man eigentlich auch letztlich eine Verhöhnung der Opfer. Gespenster der Vergangenheit, sie sind immer noch da. Rechtsextreme wie Thies Christoffersen haben sie heraufbeschworen. Andere wollen sie für tot erklären, weil sie ihnen lästig sind. Und ich habe den Eindruck, das gilt nicht nur politisch, sondern auch privat. Mein Vater sagt über den Umgang in seiner Familie mit dem neonazistischen Nachnamensvetter Thies: Es kam immer nur ab und zu mal die Rede auf ihn und dann hieß das sofort wieder, haben wir nichts mehr zu tun als Familie. Ja, für mich passt das in das Bild. Ich bin ja nun auch auf einem Dorf groß geworden in Schleswig-Holstein. Dass unsere Elterngeneration, also die, die um 1920 geboren waren und die Nazi-Zeit miterlebt haben, eigentlich diese Zeit totgeschwiegen haben. Meine Mutter. Bei mir in der Familie war es noch viel schlimmer. Da wurde einfach nicht drüber gesprochen. Wenn man im Fotoalbum sah, dass in diesem kleinen Dorf Wippendorf das ganze Dorf den rechten Arm erhoben hatte zum Nazi-Gruß an der Eiche in der Dorfmitte, da wurde ganz schnell weitergeblättert und nachgefragt, hab ich dann auch nicht. Es war so ein Tabuthema. Ich habe erst sehr, sehr viel später mich gefragt, warum hast du eigentlich nicht nachgefragt? Wegdrücken, ausblenden, das scheint offensichtlich nicht zu funktionieren. Zumindest nicht auf lange Sicht. Die Demonstrationen gehen weiter. Jeden Abend gehen zwischen 20 und 30 Leute hier von Kollund. Wir gehen so einen Spaziergang und dann singen wir vor dem Haus von Thies Christoffersen. Noch einmal zurück nach Dänemark. Es sind Christoffersens letzte Monate dort. Jeden Abend versammeln sich 20 bis 30 Schreihälse vor meinem Hause. Sie blinken mit Laternen mein Haus an, werfen Knallfrösche und schreien ihre Parolen und singen Schmählieder. Im Refrain werde ich als Nazi-Swin bezeichnet. First so tar wie Thies, Parker alt hans greif. Was so viel heißt wie, da draußen ganz alleine steht der Thies Christoffersen, macht ihm Beine, weg mit dem kriminellen Pack, zu der Melodie von Lilli Marleen. Ein Bericht des NDR vom Dezember 1994. Inzwischen hat Christoffersen sein Haus mit Stacheldrahtrollen umgeben und die Fenster sind mit schweren Holzplatten verrammelt.